B5. Herr Demirel, was machen Sie gern? Ich gehe gern ins Kino. Und Sie? Ich spiele gern Fußball. Und Sie, Frau Schmidt? Was machen Sie nicht gern? Ich fahre nicht gern Fahrrad.